Der Hausmeister war auch ein wenig verwundert, dachte eine kleine Weile nach, drehte sich aber um und ging in sein Stübchen zurück. Raskolnikow stürzte dem Kleinbürger nach und erblickte ihn sofort, wie er auf der anderen Seite der Straße gleichmäßig und nicht eilig, mit zu Boden gerichteten Augen und anscheinend nachdenklich dahinschritt. Er holte ihn bald ein, ging eine Weile hinter ihm. Schließlich trat er neben ihn und blickte ihm von der Seite ins Gesicht. Der Kleinbürger bemerkte ihn sofort und schaute ihn schnell von oben bis unten an, ließ aber wieder die Augen sinken, und in dieser Weise gingen sie eine Strecke nebeneinander her, ohne ein Wort zu sagen. »Sie haben sich nach mir erkundigt? Beim Hausmeister?« fragte Raskolnikow schließlich mit tonloser Stimme. Der Kleinbürger gab keine Antwort und blickte ihn nicht einmal an. Wieder gingen sie schweigend nebeneinander. »Wieso kommen Sie und fragen und schweigen jetzt? Was soll denn das?« Raskolnikows Stimme brach immer wieder ab und die Worte wollten sich nicht deutlich aussprechen lassen. Der Kleinbürger erhob diesmal die Augen und sah mit einem unheilverkündenden, finsteren Blick Raskolnikow an. »Mörder!« sagte er plötzlich mit leiser, aber klarer und deutlicher Stimme. Raskolnikow ging neben ihm weiter. Seine Beine wurden plötzlich schrecklich schwach, im Rücken fühlte er Kälte, und sein Herz schien auf einen Augenblick stillzustehen, als hätte es sich ausgeklinkt. So gingen sie etwa 100 Schritte nebeneinander und wieder vollkommen stumm. Der Kleinbürger blickte ihn nicht an. »Was? Was fällt Ihnen ein? Was? Wer ist ein Mörder?« murmelte Raskolnikow kaum hörbar. »Du bist der Mörder«, sagte jener noch deutlicher und eindringlicher und wie mit dem Lächeln eines hasserfüllten Triumphes, und wieder blickte er gerade in das bleiche Gesicht Raskolnikows und in seine erloschenen Augen. So kamen sie beide zu einer Straßenkreuzung. Der Kleinbürger bog links in eine Straße ein und ging weiter, ohne sich umzusehen. Raskolnikow blieb stehen und sah ihm lange nach. Er sah, wie jener nach ungefähr 50 Schritten sich umwandte und ihn, der immer noch unbeweglich auf derselben Stelle stand, anschaute. Man konnte es zwar nicht sehen, aber Raskolnikow kam es so vor, als schaue jener ihn auch diesmal mit seinem kalten, hasserfüllten und triumphierenden Lächeln an.